Auch der Protest von ein paar hundert Leuten konnte an der Abschiebung nichts mehr ändern. Auch nicht, dass einige junge Leute sich doch bis zum Flughafenterminal vorwagten. Der Flughafenbetreiber hatte den Protest eigentlich draußen halten wollen. Das Gelände sei Privatbesitz. Um 17.25 Uhr startete die Maschine der Air Berlin mit etwa 60 Polizisten und 104 Vietnamesen an Bord in Richtung Hanoi. Die Vietnamesen waren von den Ausländerbehörden der Bundesländer an die Bundespolizei übergeben worden. Die meisten hatten zuletzt in 13 der 16 deutschen Bundesländern gelebt. Außerdem kamen 29 von ihnen aus Polen. Flüchtlingsorganisationen hatten die Aktion schon länger kritisiert, weil viele der Vietnamesen seit Jahren in Deutschland leben würden. Sie kritisieren, dass die Europäische Grenzschutzagentur Frontex, die für den Rücktransport verantwortlich zeichnet, dafür sorge, dass Europa zur Festung ausgebaut werde. Vertragsarbeiter der DDR oder sogenannte Bootsflüchtlinge aus den 80er Jahren waren aber nicht unter ihnen. Die Zahl der Vietnamesen, die Asyl in Deutschland suchen, nimmt zu. Derzeit stehen sie auf Platz 2 nach Flüchtlingen aus dem Irak. Die Zahl der Anerkennung ist allerdings sehr gering. Nur einer von 1000 wird anerkannt. Die Flüchtlingsräte aus Berlin und Brandenburg kritisieren die Abschiebung. Die entwickelten Staaten tragen ihrer Ansicht nach einen wesentlichen Teil der Verantwortung, dass Menschen aus Entwicklungsländern und undemokratischen Staaten sich gezwungen sehen, ihr Land zu verlassen. Außer bei ein paar Rangeleien mit der Polizei blieben die Proteste heute friedlich.